Die russische Nachrichtenwebsite Primorsky Report berichtete am 15. Juli über die Verbrechen der US-Armee im vergangenen Koreakrieg. Im Bericht hieß es, die US-Truppen hatten während des Koreakrieges alle Gebiete Koreas rücksichtslos bombardiert und auf grausame Weise zahlreiche Zivilisten ums Leben gebracht. Damals wurden von ihnen Massenvernichtungswaffen einschließlich der bakteriologischen und chemischen Waffen ohne Zögern benutzt. Die Gräueltaten der Amis im Koreakrieg waren in der Hinsicht auf Grausamkeit beispiellos.